Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Da die meisten von uns nicht an diese früheren Kursen, das ich hier gemacht habe, also mit Kaya Anupassana und Vedana Anupassana, dann ich muss jetzt zusammenfassen, sozusagen, was wir gelernt haben, und dann auch kommen wir dann zu Citta Anupassana, was das Thema von diesem Retreat ist. Und wir haben erklärt, morgens erst, wir erklären die Methode, wir reden über die Methode, und abends wir reden über Theorie, die mit der Methode verbunden ist. Dann, wie ihr weißt, wir reden über Satipatthana. Und Satipatthana in der buddhistischen Tradition, egal ob es nördliche oder südliche Tradition ist, ist erklärt als der einzige Weg. Jetzt, was der einzige Weg ist und wie man den einzigen Weg geht, damit man, was die Kommentare schildern als alte Stadt, das im Dschungel verloren ist. Und zu dieser Stadt gibt es nur vier Tore. Vier Tore sind die vier Objekte von Sati. Körper, Gefühl, Geist und geistliche Objekte. Wenn wir diese alte Stadt von Nirvana, was in der nördlichen Tradition als Soheit oder Leerheit genannt wird, erreichen möchten, müssen wir dann diese vier Wege richtig kennenlernen. Jetzt Eintritt in die Meditation von Satipatthana ist, praktisch in allen buddhistischen Traditionen, ist die Meditation, die heißt Anapanasati. Anapana heißt Einatmen und Ausatmen. Und Sati heißt Achtsamkeit. So wird es auf Deutsch übersetzt. Und wir haben erklärt früher, dass Sati hat eigentlich sehr, sehr große Bereiche von Bedeutungen. Es wird auf Achtsamkeit übersetzt, aber wörtlich, es bedeutet eigentlich Gedächtnis. Sati heißt Smriti, Gedächtnis. Und diese Gedächtnis, Grundlage für diese Gedächtnis ist Gedächtnis jetzt, gerade. Wenn wir jetzt gerade, wenn jetzt gerade Objekt der Betrachtung, passendes Objekt der Betrachtung, wir haben gesprochen, Sati wird interpretiert in allen Traditionen als vier Grundlagen der Achtsamkeit: Körper, Gefühl, Geist und Geist, vierige Objekte. Also diese vier Objekte dann enthalten alle Objekte. Wenn wir befreit sind, alle Objekte werden Objekte der Achtsamkeit. Also das heißt, ein Buddha oder ein Arahat, er hat keine Lücke in Achtsamkeit. Deswegen ist er, also hundertprozentige Achtsamkeit ist, dann Inhalt von Befreiung. Indem wir teilweise Achtsamkeit üben, heißt das, wir sind auf dem Wege. Wenn wir nicht auch Achtsamkeit üben, na, natürlich, dann sind wir nicht auf dem Wege. So, ein, der auf dem Wege ist, sollte eigentlich mindestens 50% Achtsamkeit üben. Dann kann man sagen, dass man sozusagen sich bemüht. Aber es ist gar nicht so einfach, richtig die Achtsamkeit zu üben. Die Achtsamkeit kommt immer mit anderen Faktoren, die ohne diesen Faktoren kann auch keine Achtsamkeit zustande kommen. Also Achtsamkeit in der Tradition, zum Beispiel, was sehr wichtig ist, in Abhidharma Kosha wird Achtsamkeit erklärt, wie die Kraft des Geistes, das Objekt klar zum Ausdruck bringt. Das ist Achtsamkeit. Also klare Artikulation des Objektes ist Achtsamkeit. Das heißt, wenn wir Achtsamkeit üben, Objekte von unserer Betrachtung nicht wackeln. Visuddhimagga definiert Achtsamkeit als Apilapana. Apilapana ist nicht wackeln. Nicht wackeln von den Objekten und nicht wackeln von dem Geist. Wenn der Geist wackelt, die Objekte aufwackeln. Wenn die Objekte wackeln, der Geist wackelt. Weil Objekte und der Geist ist ein Prozess. Darüber wird man eben bewusst durch Übung von Achtsamkeit. Wenn man nicht Achtsamkeit übt, wird man nicht davon bewusst. Deswegen der Geist hat keine feste Wahrnehmung. Wenn der Geist keine feste Wahrnehmung hat, der Tradition der Yoga nach, egal ob es Buddhismus ist oder andere Richtungen, heißt, dass wir verblendet sind. Wenn wir verblendet sind, was passiert? Die Zuneigungen und Abneigungen des Geistes, wir sind davon kontrolliert. Und wir haben keine Möglichkeit, sie zu kontrollieren. Das ist Zustand von Verblendung. Jetzt die Versen von Dhammapada in der Theravada-Tradition, die Mönche, meisten studieren alle auswendig Dhammapada. In den Versen von Dhammapada wird immer betont, Chitam Gutam oder Chitam Dantam Sukhavahan. Nur der Geist, das gezähmt ist, der Geist, das geschützt ist, Sukhavaha, er kann Freude, wahre Freude erzeugen. Was wir Wesen machen, wir suchen nach der Freude, nach Glückseligkeit. Und indem wir Verblendung haben, wir wissen nicht, was wahre Freude ist. Dann, was wahre Freude ist, wahre Glück ist, erfährt man eben durch die Übung von Sati. Durch Übung von Sati dann der Geist wird geschützt, gezähmt und die Wahrnehmung wird fest. Wenn die Wahrnehmung ist fest, gibt es Konzentration. Wenn der Geist konzentriert ist, er ist imstande, die Zuneigungen, Abneigungen des Geistes zu kontrollieren. Wenn der Geist nicht konzentriert ist, er hat nicht diese Fähigkeit. In der südlichen Tradition, die Übung von Sati, in der Übung von Sati wird der Aspekt von Samatha-Meditation betont. Deswegen die Übung von Anapanasati ist Eintritt sozusagen, was betont da wird, ist Eintritt in Shamatha-Meditation. In der nördlichen Tradition, so Abhidharma Kosha, Yogacara, wird dann Weisheit-Aspekt von Achtsamkeit-Übung betont. Die Abhidharma Kosha erklärt Satipatthana als Vipassana-Übung. Auf jeden Fall, nur wenn der Geist konzentriert ist, hat er Zugang zu Vipassana. Ohne Konzentration, sozusagen, hat der Geist keinen Zugang zu Vipassana. So wird besonders in der südlichen Tradition in Theravada betont. Und dieser Zugang zu Konzentration und zu Weisheit eben ist die Aufgabe von Sati. Was heißt Erinnerung? Erinnerung heißt, dass wir intensiv erleben, mit Klarheit erleben, was gerade passiert. Wir erinnern uns in Vergangenheit nur an das, was wir intensiv erlernt haben, nicht wahr? Ob es schlecht ist oder gut ist, was wir intensiv erlernt haben, was wir schätzen als gut und schlecht. Meistens, was wir schlecht schätzen, ist nicht unbedingt schlecht. Was wir gut schätzen, ist nicht unbedingt gut. Aber auf jeden Fall, was wir intensiv erlebt haben, das erinnern wir uns. Was wir nicht intensiv erlebt haben, wir erinnern uns nicht. Deswegen, Sati wörtlich bedeutet Erinnerung. Das heißt, es soll uns führen zu intensiven Erlebnis von jetzigen Objekten. Wenn wir intensiv jetzige Objekte erleben, wir können auch dann wahrheitsgemäß unsere vergangenen Erfahrungen bearbeiten. Sonst sind wir nur sozusagen Opfer von unseren vergangenen Wahrnehmungen und Gefühlen. Wir werden noch daran sprechen, wir haben es schon in den vorigen Kursen diskutiert. Unsere Unreinheiten des Geistes und des Gefühles sind verbunden nicht mit jetzigen Erlebnissen, sondern mit vergangenen Erlebnissen. Das muss immer klar gemacht werden. Wenn ich an irgendwelche Farbe oder Gestalt oder Gefühl mich anhafte, ich verbinde es mit vergangenen Erfahrungen. Nur dann entsteht sehr kraftvolle Anhaftung oder Zorn, sonst nicht. Und wenn ich jetzige Objekt jetzt mit Konzentration erlebe, mit Klarheit, wenn es klar im Geiste gespielt wird, dann habe ich diese Tendenz, von Anhaftung oder Zorn an frühere Erfahrungen, habe ich es im Griff, sonst nicht. Und dadurch dann die Kraft von vorigen Erfahrungen, die unsere Verhalten sozusagen nach der buddhistischen Lehre kontrollieren, also unsere Karma, dann wird geschwächt. Deswegen Satipatthana heißt der einzige Weg. Indem wir in diesem Zyklus von Leiden uns befinden, durch die Kraft von Karma. Und jetzt, wenn wir diese Grundprinzipien erklärt haben, sprechen wir über Anapanasati. Und am besten vielleicht, wir halten uns an den Text. Indem ich mich ein bisschen mit Indologie beschäftigt habe, dann vielleicht rezitiere ich den Text erst in Pali, nicht jetzt in Sanskrit, und dann wir erklären. Und wir erklären diesmal wie es erklärt wird, nicht in Theravada, sondern in der nördlichen Tradition. Also Yogacara, weil Praxis von Shamatha und Vipassana in der nördlichen Tradition, in China, Tibet, Japan und so weiter, ist grundsätzlich basiert auf Yogacara-Tradition. Mahayana Abhidharma, das mit Shamatha und Vipassana zu tun hat, eigentlich ist alles Yogacara basiert. Madhyamika ist viel mehr Logik. Da ich verstanden habe, einige von uns sind neu zur Meditation, dann wir fangen an mit den Grundlagen von Meditation, die ich dann für diejenigen, die noch nicht lange meditiert haben, dann während Interviewzeit dann noch ein bisschen ausführlicher erklären kann. Ist das okay? Dann was sagt der Text in, also zusammengefasst? Jemand, der über Einatmen und Ausatmen meditieren möchte, diese Einatmen und Ausatmen hat viele Namen. Wir werden es auch in dem Text erfahren können. Einatmen und Ausatmen heißt Windelement. Vayodhatu. Warum heißt er Windelement? Weil streng gesagt, Atmen gehört dem Körper. Wenn wir keinen Körper haben, wir können nicht einatmen und ausatmen, nicht wahr? Und der Körper in der buddhistischen Tradition und das, was wir mit dem Körper erfahren, ist definiert als vier Elemente. Welche Elemente? Erde, Wasser, Feuer, Wind. Dann Windelement wird definiert als Bewegung. Samudirana. Wenn wir Atmen erfahren, was erfahren wir mit dem Körper? Druck, nicht wahr? Pulsierung, Druck. Was noch? Temperatur. Feuchtigkeit. Temperatur ist dann Nebenerfahrung. Die vier Elemente kommen immer zusammen. Aber vorwiegend, wenn wir Wind erfahren, wir erfahren was? Druck, Bewegung. Druck ist Bewegung auch. Richtig. Deswegen einatmen und ausatmen wird Vayodhatu genannt. Es wird auch Kaya Sankara. Kaya heißt Körper, Sankara heißt Formation des Körpers genannt. Warum Formation des Körpers? Ja, zum einen, weil der Körper es erlebt und zum anderen, weil es durch die Form des Körpers geht. So, wenn der Windelement nicht da ist, der Körper, was passiert mit dem Körper? Fällt zusammen. Stützt den Körper. Jetzt, wenn wir sitzen, wir stützen uns an was? An geistgeschaffene Windelement. Wenn er nicht da ist, wir fallen. Wenn wir uns bewegen, nach der Wissenschaft, wir bewegen uns durch Nerven. Das heißt, im Buddhismus heißt das Windelement. Dann heißt das auch Anapana, einatmen, ausatmen. Und es heißt auch Prana. Prana, man kann sagen Bioenergie, weil Bioenergie im Körper manifestiert sich durch Atmen. Jetzt, es ist kein Zufall, dass in den indischen Sprachen Atmen hat Bezug zu Atman. Atman ist selbst oder Seele. In den Upanishaden, diese Prana heißt Brahma, der höchste Gott, Seele. Für die Griechen, einige von uns haben Griechisch gelernt, Pneuma. Pneuma ist die Seele, ist auch als Selbst verstanden. Deswegen, diese Meditation über Atmen hat für die buddhistische Lehre große Bedeutung. Die buddhistische Lehre ist Lehre von was? Anatmen. In Sri Lanka, als ich dort Mönch war, gab es einen amerikanischen Yogi, der kam aus Indien Und er hieß Atman. Hm? Sehr guter Hatha-Yogi, ein wirklich großer Spezialist für Hatha-Yoga. Ich glaube, jetzt ist er ein von den großen Hatha-Yogi-Lehrern in Amerika. Er hatte große Interesse für Buddhismus und kam nach Sri Lanka, um Vipassana zu lernen. Dann unsere Lehrer, Jnana Rama, hat ihm Namen gegeben, Anatta. Dann von Atman wird Anatta. Durch Anapanasati-Meditation soll man auch Anatta erfahren. Unmittelbar erfahren. Warum? Weil, was ist die Grundlage für unsere Erfahrung von Einatmen und Ausatmen? Körper und an Körper gebundene Geist. Das heißt, in Yoga, egal ob Buddhismus oder hinduistische Yoga, das heißt Nama Rupa. Unsere Samsara ist unsere Nama Rupa. Wir sind Wesen nach der Erklärung von Visuddhimagga, Pfad der Reinheit. Wir sind Wesen, indem wir an Nama Rupa anhaften. Der Buddha oder Arahat ist nicht ein Wesen in diesem Sinne, weil die nicht an Nama Rupa anhaften. Jetzt die Grundlage für unsere Erfahrung, wir können nicht Atmen erfahren, wenn wir nicht Nama und Rupa zusammen haben. Hm? Wenn nicht Nama und Rupa zusammen ist, wir können nicht einatmen und ausatmen. Wir haben Prozess von Einatmen und Ausatmen, weil Nama und Rupa gleichzeitig in uns existiert. Und auch in allen Wesen. Nicht in den Wesen, die keine Körperlichkeit haben, die brauchen nicht zu atmen. Indem wir Körperlichkeit haben, damit wir leben, müssen wir atmen. Hm? Versuchen Sie diese Nase. Wie lange können wir anhalten? Hm? Da verstehen wir, wie viel wir an unsere Nama Rupa anhaften. Hm? So, diese Einatmen und Ausatmen Ziege können existieren, weil in uns Körperlichkeit und Geistlichkeit oder wie man es immer nennt, Name, zusammen existieren. Also die Grundlage für jede Einatmen und Ausatmen ist Körper und Geist. Nicht nur Körper, nicht nur Geist. Obwohl Atmen, streng gesagt, gehört zu dem Körper, zu den vier Elementen, zu Windelement, der vorwiegend ist. Es kann nicht existieren ohne Geist. Genauso alle unsere andere Erfahrungen können existieren, indem Nama Rupa zusammen ist, aber man wird davon nicht so klar bewusst. Deswegen der Eingang in Satipatthana Meditation ist durch Atmen Meditation. Diese Meditation macht es am klärsten, dass wir können nicht existieren ohne Nama und Rupa. Getrennt. Und nach der buddhistischen Lehre, diese Nama Rupa ist die Gesamtheit von unserer Erfahrung. alles, was wir erfahren, ist nur im Rahmen von Nama-Rupa. Diese Nama-Rupa dann heißt die 5 Aggregate von Existenz, die 12 Grundlagen, Ayatanas, die 18 Elemente von Wahrnehmung, Auge, Farbe und Augebewusstsein. Das heißt dann bedingte Entstehung, weil keine bedingte Entstehung ohne Nama Rupa. Aber das bedeutet, es heißt die Totalität von unserer Erfahrung. Und diese Totalität von unserer Erfahrung, wir sollen richtig verstehen. Dazu ist Übung von Satipatthana. Wenn wir es richtig verstehen können, wenn wir diese Erfahrung durchdringen, dann öffnet sich die Perspektive von Befreiung. Wenn wir nicht diese Erfahrung durchgedrängt haben, dann so die Besonderheit der buddhistischen Lehre, dann unsere Erfahrung wird bestimmt durch unsere Anhaftung getuscht, beeinflusst. Also erst müssen wir unsere Welt wahrheitsgemäß erfahren, unsere Nama-Rupa wahrheitsgemäß erfahren, nur dann können wir die Welt überwinden. Die Aufgabe der Religionen ist, die Welt zu überwinden. Egal welche Religion, wenn es wahre Religion ist, es hat Sinn nur, wenn es gibt den Weg, die Welt zu überwinden. Die Welt hier heißt Leiden von der Welt. Dann Satipatthana ist der einzige Weg, in dem es diese Leiden von der Welt überwindet. Dann wie kommt man in Übung von Satipatthana durch Atmen? Dann der Buddha erklärt die Grundlagen so. Dann ein Übende, ein Yogi, er macht was? Aranya Gatova, Sunyagara Gatova, Rukhamula Gatova, erste Phase. Diese erste Phase heißt Kaya Viveka. Ich habe früher darüber gesprochen, wenn wir meditieren lernen möchten, egal ob wir buddhistische Yoga lernen oder andere Richtung von Yoga lernen, wir sollen verstehen, was Kaya Viveka heißt. Dann Kaya in Yoga, allgemein nicht nur im Buddhismus, bedeutet nicht nur Körper, aber Kaya hat ähnliche Bedeutung, so wie Skanda. Es ist so Zusammensetzung von vielen Sachen, heißt auch Kaya, weil unsere Körper ist Zusammensetzung von Händen, Kopf, Füßen und so weiter. Nicht wahr? Körper ist etwas, was zusammengefasst. Auch die 4 Elemente sind zusammengefasst. Sie können nicht getrennt existieren. Und die Sachen, die mit vier Elementen, die auf vier Elemente basiert sind, meistens übersetzt man deriviert, aber es ist nicht richtig deriviert. Farbe, Schal, Geruch und Tast, Sinn, geschehen gleichzeitig mit den Elementen. Deswegen, wie können sie deriviert sein? Aber alle übersetzen deriviert. Eigentlich ist nicht deriviert. Basiert. Wir erfahren Farbe gleichzeitig mit den Elementen. Wir kennen nicht Farbe und Geruch und so weiter wahrnehmen, getrennt von den Elementen. Oder erst Elemente und dann Geruch oder Farbe. Das geht nicht. Also, Kaya Viveka heißt, Viveka hat in Sanskrit oder Pali zwei Bedeutungen. Es ist sehr wichtig, die zusammenfassen. Viveka heißt trennen. Gibt es hier Pali- oder Sanskrit-Studenten? Frank hat sich mit Sanskrit beschäftigt. Von dem Wort Vich, was heißt trennen, Viveka. Gibt es auf Deutsch auch ein Wort, das mit trennen, mit ja, wir lassen jetzt Linguistik zur Seite. Linguistik ist sehr faszinierend. Also Viveka bedeutet trennen und Viveka bedeutet auch definieren oder unterscheiden. Wir unterscheiden, indem wir trennen. Und das ist Weisheit dann auch. Wahrgemäß unterscheiden ist Weisheit. Dann trennen und Weisheit, zwei Bedeutungen. Dann, wenn wir sie zusammenfassen, dann wir haben Weisheit, indem wir uns von dem Körper trennen. Wie können wir uns von dem Körper trennen? Indem wir uns an Einatmen und Ausatmen konzentrieren, an Meditationsobjekt konzentrieren. Warum? Alle Sinnen sind im Geistesinn basiert. Wenn wir keinen Geistesinn haben, Auge hat keine Funktion, nicht wahr? Ohr hat keine Funktion. Wenn wir keinen Geist haben, wir hören nichts, wir sehen nichts. Ist das so? Im Buddhismus gibt es auch sehr interessante Diskussionen. Wer sieht Auge oder Geist? In der Theravada-Tradition wird Geist betont. In Sarvastivada wird Auge betont. Aber Auge und Geist sowieso können nicht getrennt existieren. Aber auf jeden Fall diese Schwerpunkt auf Geist ist sehr wichtig. Also jetzt, wie erfahren wir die Sachen? Sehr, sehr interessante Sache. Der Geist in Abhidharma wird erklärt wie Flache von dem Trommel. Ich habe es früher erklärt. Auf diesem Trommel gibt es fünf schwarze Steine. Diese schwarzen Steine sind was? Auge, Noch? Ohr, Zunge und Körper. Die liegen auf dem Trommelflache. Jetzt, damit sie betätigt werden, sie müssen springen. Und wenn sie springen, dann der Geist wendet sich zu dem Stein, das am höchsten springt. Das ist Zustand von nicht gezähmten Geist. Geist ohne Sati. Geist ohne Sati, wenn Eindruck von den Ohren prädominant ist, dann läuft er zu den Ohren und fängt an zu denken, was für Glocken da sind, Kuh, welche Kuh sind das? Schwarze oder weiße Kuh? Und gehören wem und so weiter, dann kommen Ketten von Gedanken verbunden mit den Ohren. Dann sieht man etwas Interessantes, was man, das ist sehr interessante Kissen oder Maler, und dann fängt er an wieder zu denken, ah, was für Maler ist das, welches Holz ist das Sandalholz oder andere Holz. Dann gibt es ein Gefühl, ein bisschen Schmerz in den Knien. Dann fängt man an zu denken, ah ja, diese Aufmerksamkeit geht auf die Knien. Dann in den Schultern, dann Aufmerksamkeit läuft zu den Schultern. Das ist also Zeichen davon, dass wir nicht mit Sati arbeiten. Diese fünf Sinne, das wird besonders in Yogacara betont, wenn sie Grundlage für Betrachtung des Geistes werden, sind wir in Zustand von Verblendung. Wir haben keinen Weg, unsere Zuneigung, Abneigung zu kontrollieren oder zur Ruhe zu kommen. Jemand, der nach draußen orientiert ist, auch wenn er sitzt auf sehr bequeme Sofa, er kann nicht mal eine Minute in Ruhe sitzen. Haben Sie bemerkt? Weil die Sinne sind nach draußen orientiert. So lange die Sinne sind nach draußen orientiert, auch Geistessinn ist nach draußen orientiert, dann kommt man nicht zur Ruhe. Erst muss man zur Ruhe kommen, um die Objekte der Erfahrung wahrheitsgemäß zu schätzen. Ohne Ruhe kann man nicht schätzen. Man nur schätzt nach unserer Zuneigung und Abneigung. Oder wenn es keine Zuneigung und Abneigung gibt, man hat Langeweile und wird man zerstreut und träumt man und so weiter. Das ist auch Zustand von Verblendung. Und nach der buddhistischen Lehre keine Weisheit ohne Ruhe. Nach der Lehre von Yoga genauso. Und um zur Ruhe zu kommen, kennen, was muss der Meditierende machen? Er widmet sich nicht den äußeren Objekten, er widmet sich einem geistigen Objekt, das er sehr klar erfahren kann, durch eben Sati. Und dieses Objekt, geistige Objekt, das er klar erfahren soll, heißt dann Meditationsobjekt. Meditationsobjekt heißt Kammatthana. Thana, Stana heißt Stelle, Platz. Kamma heißt Anstrengung, wir können das so übersetzen. Bemühung. Also, um zu meditieren, muss man sich bemühen, den Geist zurückzuziehen. Geist zurückzuziehen, braucht man geistige Objekte. Diese geistigen Objekte, alle Meditationsobjekte in der Tat sind geistige Objekte. Weil die Objekte von den fünf Sinnen, wenn der Geist nach draußen orientiert ist, sind immer mit Unruhe, mit Zerstreuung verbunden. Oder mit Tinamida, wie sagt man? Mit Senken der Tendenz des Geistes. Deswegen erst, obwohl wir zusammen orientieren, zusammen meditieren, wir dann achten nicht, was die anderen machen, was draußen passiert. Wir ziehen den Geist innerhalb des Körpers durch eine Betrachtung von Einatmen und Ausatmen. Einatmen und Ausatmen wird dann zu geistigen Objekten. Obwohl Einatmen und Ausatmen wir erfahren durch Körper als Bewegung, der Geist bewegt sich nicht. Warum? Weil Einatmen und Ausatmen wird zu geistigen Objekt. Dieses geistige Objekt dann heißt Anapananimitta, Zeichen von Einatmen und Ausatmen. Es ist nicht Einatmen und Ausatmen, weil Einatmen und Ausatmen ist Bewegung. Es ist Zeichen von Einatmen und Ausatmen im Geiste. Dieses Zeichen ist basiert auf dieser Bewegung, auf Druck. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht Druck. Deswegen der Geist kann stabil werden. Wenn er verfolgt, diese Druck, Wärme, Kälte, dann hat er keine stabile Wahrnehmung, weil die sich ändern immer. Indem er sich zurückzieht von den fünf Sinnen, dann die fünf Steine liegen ruhig auf der Fläche von dem Trommel und der Trommel dann wird beruhigt. Wenn die fünf Steine springen, die Trommel springt auf. Wenn die fünf Steine nicht springen, was geschieht mit dem Trommel? Stille. Ich habe das Pali-Wort nicht verstanden. Welche? Das Wort dafür nochmal. Das Pali-Wort. Also, Aranya Gatova. Aranya heißt Einsiedlerei. Wald, Kloster. Aranya Gato. Gato ist vergangene Partizipium von Gam, aus Sanskrit Lehr. Gam, Gachati, Gata, gegangen. In der Geist ist in Aranya gegangen, in Sunyagara. Sunya heißt leer, Agar Zimmer, in leere Zimmer. Rukamula, ein Fuß des Baumes. Drei Sachen. Dann, was geschieht? Parimukam satim upatapetva. Parimukam heißt um Mund. Das heißt, die Achtsamkeit, es wird interpretiert, Parimukam, als auf Meditationsobjekt. Meditationsobjekt wird vor dem Mund, das heißt vor dem inneren Auge, festgehalten. Das ist Parimukam. Satin heißt Achtsamkeit, Upatapetva etablieren. Nachdem der Meditierende sich zurückgezogen hat, er widmet nicht Achtsamkeit nach draußen oder nach innen, dann, bevor Parimukham Satim Upathapetva heißt Ujjukayam Panidhaya. Ujju heißt aufrecht. Ujju, Riju, aufrecht. Kaya, sein Körper, er platziert Panidhi aufrecht. Wie platziert er seinen Körper aufrecht? Palankam abhujitva. Palanka heißt die gekreuzte Beine. So. Aber es soll, Asana soll was? Sukha und Stira. Es soll gemütlich sein und stabil. Dann sucht man sich gemütliche und stabile Körperlage. Das erlaubt dem Körper, gerade zu bleiben. Das ist dann die, sozusagen, die Mittel für Trennung der fünf Sinnen. Wenn der Körper stabil platziert ist, aufrecht ist, dann ist es leicht, die Sinne nach innen zu orientieren. Wenn der Körper so ist, dann ist es schwierig. Jetzt versuchen Sie, Körper so halten, und sehen Sie, wie Sie atmen. Mal sehen. Wie atmet man, wenn der Körper die gerade Haltung der Wirbelsäule verloren hat? Sagen Sie mir. Verklemmt. Verklemmt und nur mit Bauch. Wenn man richtig sitzt, gerade, wo geschieht Atmen? An der Seite. Immer daran achten. Nach Qualität von Atmen, man kann sehr klar unterscheiden, ob man richtig sitzt oder nicht richtig sitzt. Wenn man richtig sitzt, Atmen wird anderes, wenn Atmen wird anderes, Gefühl wird anderes. Der Geist wird wach, sonst der Geist wird schläfig. Wenn der Geist schläfig ist, keine Achtsamkeit. Achtsamkeit, Voraussetzung für Achtsamkeit ist klare Wahrnehmung des Objektes. Wenn Objekt nicht klar wahrgenommen ist, wissen wir, dass wir keine Achtsamkeit haben. Und das ist dann meistens zusammen. Die Klarheit des Objektes geht verloren und die Körperlage auch geht verloren. Beide kommen zusammen. Passen Sie auf, dann passen Sie darauf. Wenn Sie meditieren, wird es immer klären, so wenn man lange Zeit und richtig meditiert. Und worauf ist richtige Lage des Körpers basiert? Auf richtigen Stutz. Warum üben wir Qigong? Damit wir allmählich richtigen Stutz haben. Stütze. Dann, wenn wir auf Stuhl sitzen, dann stützen wir uns wo? Mit Sitzbein und mit den Füßen. Wenn wir so sitzen, wo stützen wir uns? Auf Knien. Dann, wenn ich so mache, ich bewege mich nicht, wenn ich richtig gestützt bin. Wenn ich nicht richtig gestützt bin, was passiert? Dann kann man, wenn man richtig gestützt ist, entweder mit den Fußsohlen oder mit den Knien und hier, dann was passiert? Die Wirbelsäule bleibt aufrecht. Und Qualität von Atmen wird ganz anderes. Atmen geschieht hier. Sonst geschieht hier. Und wenn ich richtig sitze, atmen. Ich atme hier. Dann drei Phasen von yogischen Atmen. Hier, hier, hier. Diese Bauchphase, dann Brustphase und klavikulare Phase. Wenn ich aber tief in Meditation bin, dann atmen wird so weich, dass ich nicht mehr diese Phasen spüre. Das ist auch passiert. Aber am Anfang soll man sehr klar wahrnehmen, indem man hier atmet. Also, wieder. Aranya gatova, Sunyagara gatova, Rukamula gatova. Palakkam abujitva, Ujukayam panidhaya. Parimukham satim upathapetva. Das heißt, er hat seinen Geist auf Meditation, auf innere Objekt etabliert. Wenn der Geist auf innere Objekt etabliert ist, er kann Konzentration und Weisheit entwickeln. Wenn er auf äußeren Objekten etabliert ist, dann wenn Impact von anderen Objekten kommt, er läuft zu den anderen Objekten. Und dieser Geist dann ist von unseren früheren Erfahrungen von Abneigung und Zuneigung dominiert. Wir können nicht vermeiden diese Tendenzen. Dann unsere Betrachtungsweise ist vollkommen subjektiv. Und damit wir unsere Lage verstehen und uns selbst konfrontieren können, wir müssen Objektivität finden. Ob es durch analytische Meditation geschieht oder nicht analytische Meditation geschieht. Zweck das von Meditation ist, in Objektivität zu kommen. Unterschied zwischen westlichem Denken und indischem Denken ist, dass yogische Betrachtung ist Brahmana. Brahmana heißt die Beweis für Objektivität. In unserer Philosophie, yogische Betrachtung ist nicht angezogen als Beweis für Richtigkeit von unserer Betrachtung. Also in diesem Sinne, indische Philosophie, alle wichtigen Richtungen von indischer Philosophie sind mit Yoga verbunden. Weil nur durch Yoga wird innere Betrachtung befestigt. Ohne Yoga geht es nicht. Denn diese Befestigung von innerer Betrachtung heißt innere Yoga. Und die Asanas, Pranayama, ethische Regeln heißt äußere Yoga. Wir üben äußere Yoga, um in innere Yoga tief eindringen zu können. Und nur durch innere Yoga, durch Samadhi Vidya, können wir uns befreien, sonst nicht. Dann, das sind die Voraussetzungen. Was sind die Voraussetzungen? Zwei Viveka. Kaya Viveka und Chitta Viveka. Kaya Viveka heißt Isolierung des Körpers, Weisheit des Körpers, Weisheit gegenüber Körper. Was heißt, der Geist zieht sich zurück. Und Chitta Viveka heißt, dass der Geist denkt nicht an, was wir früher gegessen haben, was wir heute was es zu Mittag gibt, was wir schöne Erfahrungen mit dem Körper früher gemacht haben und welche Erfahrungen wir mit dem Körper wieder in Zukunft erfahren möchten. Aber der Geist bleibt fest am jetzigen Meditationsobjekt, was Einatmen, Ausatmen ist. Deswegen Ende von Vorbereitung heißt Satova Asasati, Satova Pasasati. Das heißt, er atmet ein mit Achtsamkeit, Sato, er atmet aus mit Achtsamkeit. Das ist die Vorbereitung. Und diese Satova Asasati, Satova Pasasati wird erklärt in der Tradition als erster Schritt in Anapanasati, was heißt Ganana. Ganana heißt die Zählen von den Atemzügen. Damit der Geist bleibt verbunden mit dem Meditationobjekt, falls es Einatmen und Ausatmen ist. Erster Schritt heißt Zählen. Das erklärt Satova Asasati, Satova Pasasati. Er atmet ein mit Sati, er atmet aus mit Sati. Dann etabliert er die Achtsamkeit auf Meditationsobjekt. Dieser Meditationsobjekt wird dann Anapana Nimitta, Zeichen von dem Atmen. Obwohl Atmen sich immer bewegt und immer sich ändert, der Geist kommt zur Ruhe, weil er sich nicht ändert. Er sich nicht ändert, weil er nimmt Zeichen von Atmen als Objekt. Diese Zeichen von Atmen ist nicht Atmen, aber auch ist nicht von Atmen getrennt. Sehr interessant. Es ist, man kann es heißen als Konzept von Atmen. Weil Konzepte kann nur der Geist wahrnehmen. Auge, Ohren und so weiter, sie und können nicht Konzepte unterscheiden. Nur der Geist kann Konzepte unterscheiden. Und nach der buddhistischen Lehre, Konzepte sind unsere Karma. Indem wir an andere Konzepte anhaften, wir haben andere Karma. Und wir sind auf andere Weise bestimmt. Indem wir Menschen sind, wir haben gemeinsame Konzepte. Trotzdem, unsere Konzepte sind ganz andere. Deswegen, wir streiten und kommen nie zur Ruhe, weil wir denken, dass unsere Konzepte richtig sind, andere Konzepte nicht richtig sind. Ist das nicht so? Dann was wir hier betrachten in der Meditation ist ein Konzept von Atmen, das nicht Atmen selbst ist, aber nicht getrennt von Atmen ist. Wenn der Geist auf diesen Konzept von Einatmen, Ausatmen etabliert ist und ihn fest artikuliert, wir kommen zur Ruhe. Wenn es nicht der Fall ist, dann wir widmen uns Erinnerungen, wir widmen uns unseren Träumen, was in Zukunft, was wir haben möchten. Und wir dann sind abgelenkt von den äußeren Objekten. So kommen wir nicht zur Ruhe. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, wir sehen nicht, dass unsere Konzepte sind Karma bestimmt, sind nicht objektiv, sondern unsere subjektive Erfahrung auf subjektive Erfahrungen basiert. Und das eben es ist unsere Verblendung, was uns von uns selbst trennt. Der Buddha lehrt immer Meditation als Suche nach dem wahren Selbst. Suche nach dem wahren Selbst ist eigentlich Verwirklichung von Nicht-Selbst. Und wie verwirklicht man nicht selbst mit Einatmen und Ausatmen? Indem man dieses Konzept von Einatmen und Ausatmen vollkommen durchgedrängt hat. Was heißt das, vollkommen durchgetrennt? Dieses Konzept von Einatmen und Ausatmen ändert sich je nach den verschiedenen Stufen von Meditation bis zur Befreiung. Deswegen diese Meditation an Einatmen und Ausatmen ist erklärt in der Tradition als vollkommener Kurs von Befreiung. Erst auf grobe Ebene erfahren wir Atmen, dann in tiefere Meditation wird es immer feiner, in den Versenkungen wird es noch feiner, in den formlosen Versenkungen noch feiner, da spürt man praktisch nicht mehr. Und im Zustand von vollkommener Weisheit wird es am feinsten, dann wird man nicht mehr an Nama Rupa sich anhaften können. Das ist dann Kurs von Befreiung durch Satipatthana auf Einatmen, Ausatmen. Durch Verständnis von Einatmen, Ausatmen als Körper, als Gefühl, als Geist und als Geistesobjekte. Geistesobjekte enthalten das Ganze von unserer Erfahrung. Aber damit wir das Ganze verstehen, wir müssen erst verstehen Körper, Gefühl und Geist. Wenn wir Geist verstehen, alles wird klar. Deswegen Geistesbetrachtung eigentlich spielt zentrale Rolle. In der Satipatthana Sutta Geistesbetrachtung ist sehr, sehr simpel. Aber in der Tat, es ist sehr tief. Wir werden noch darüber sprechen. Jetzt haben wir noch wie viele Minuten? 47. Viertelstunde. Was? Ach so. Wann ist der Mittagessen? Seit 47 Minuten. 45 Minuten. Dann wollen wir 45 Minuten meditieren. Gibt es irgendwelche Fragen über das, was ich erklärt habe? Ich werde dann meine Erklärung fortsetzen in den nächsten Tagen und ich erkläre dann natürlich die Besonderheit der Meditation am Einatmen und Ausatmen, wie es in China und Japan und Tibet und so weiter verstanden wird, auf Grundlage von Yogacara-Tradition. Keine Fragen? Dann wir machen 15 Minuten Gehmeditation und dann halbe Stunde Sitzmeditation. Diejenigen, die weiter sitzen möchten, können natürlich weiter sitzen. Diejenigen, die sich ein bisschen bewegen möchten, können sich bewegen. Aber nach 15 Minuten alle sitzen ruhig da. Gut? Alle damit einverstanden?